Wir haben Freitag, den 7. Juni 2024. Seid alle herzlich willkommen, die ihr euch hier eingeschaltet habt. Nun, heute wird es vielleicht so eine Art Potpourri, was die Themen angeht. Zunächst einmal die Bauern. Die Bauern sind eine ganz besondere Klasse von Berufstätigen in unserer Kultur, in unserem Land und in fast allen Ländern dieser Welt. Sie erledigen nämlich ein ganz wertvolles Geschäft, nämlich das der Nahrungsmittelproduktion. Und nochmal, ich habe es in verschiedenen Podcasts schon gesagt, Kühe sind nicht lila und Gurken und all das gute andere wächst nicht im Aldi-Regal oder wo sonst im Supermarkt. Das wächst auf den Feldern und in den Ställen der Bauern. Und sie sind im Wesentlichen eigentlich, mal abgesehen von Landschaftsgärtnern und vielleicht Forstwirten, die wenigen Berufsstände oder gehören zu den wenigen Berufsständen, die wirklich noch mit dem Wachstum, wie es Gott gibt, vertraut sind. Und sie wissen auch, wie viel Wertschöpfung nachhaltig durch Gott gegeben wird. Und wie stark das vom Wetter abhängt und so weiter und so fort. Das heißt, das ist noch ein richtig bodenständiger Berufsstand. Natürlich haben die auch mit sehr vielen Befällen zu tun. Zum einen mit Schädlingsbefällen auf den Pflanzen, manchmal auch mit den Tieren. Und mit anderen Schädlingen haben sie zu tun, wenn man an die Politik denkt, die ihnen von sogenannter obrigkeitlicher Seite, und dazu werden wir gleich kommen, auch Schwierigkeiten machen. Nun, bei der Schädlingsbekämpfung, und da ist es ganz egal, da gibt es bestimmte Mittel. Und wir haben ja gesehen, die EU hat ja freundlicherweise solch die Anwendung von Glyphosat und damit auch im privaten Umfeld von Roundup, das ist ja nichts anderes als ein leicht verdünntes Glyphosat-Derivat für Privatgärtner, weiterhin genehmigt. Das heißt, das Zeug ist für Menschen unbedenklich aus Sicht der EU. Man kann es also überall anwenden, auch in Gewächshäusern und anderen Gebäuden, so nach dem Motto, Roundup in der Lampenschale gibt gedämpftes Licht im Saale. Ihr kennt ja das Lied. Und man kann es einsetzen gegen Pestbefälle und Befälle anderer Schädlinge, ganz egal welcher Couleur. Es kann einem ja kein Vorwurf gemacht werden, denn das ist ja unbedenklich und birgt ja gar keine Gefahren. So, ich hoffe, das war verständlich. Und bitte benutzt keinerlei Gewalt. Keine Gewalt. Das spielt immer nur der Gegenseite des tiefen Staates in die Hände. Andere Menschen können mit einer ganz einfachen E-Mail an SOS, also das ist dieses Seenotzeichen, SOS, @russische-botschaft.de, und dabei ist ein Minuszeichen zwischen russische und Botschaft, also @russische-botschaft.de, können die sagen, liebe Leute, ihr seid doch eigentlich immer noch die Chefs von unserem alliierten Kontrollrat. Ihr befehligt doch diese Gruppe von Politikern in unserem Land, die dieses Besatzungsregime ausmachen. Und die machen ja nur noch jenseitige und unterirdische Dinge, die auch nicht in eurem Interesse liegen. Könnt ihr die nicht abstellen? Ihr seid doch deren Befehlshaber und Vorgesetzte. Putin ist doch der Chef von diesem alliierten Kontrollrat. Und damit auch von diesem Besatzungskonstrukt. Und der könnte doch, ja, dazu müsste halt nur dieses 2+4 Papierle da in den Reißwolf stecken. Und das kann man doch denen mal mitteilen, da in der russischen Botschaft in Berlin. Mit der Bitte, das vielleicht an den Herrn Putin weiterzugeben. Und je mehr von euch da hinschreiben und sich in diesem Sinne da melden, das wird registriert, glaubt's? Das wird registriert. Und vor allem die russischstämmigen Teile unserer Bevölkerung, die haben ja jedes Recht, sich dahin zu wenden. Nun, ich habe im letzten Podcast schon im Zusammenhang mit dem ermordeten Polizisten Ruven Lauer aus Mannheim gesagt, dass das zuständige Polizeirevier in der Straße L6, Haus Nummer 1, eigentlich bei Dun & Bradstreet als Firma gemeldet ist und in noch weitere Unterabteilungen zerfällt. Also das Polizeipräsidium oder ja, die Polizeidirektion in L6 Nummer 1 in 68161 Mannheim hat die DUNS-Nummer, DUNS-Nummer 34402829. Und innerhalb dieser Firma sind 4 weitere Unterabteilungen gemeldet. Die haben dann die Nummern 34454470 und dann die Endnummer 073, 074 und 076. So, die betroffenen Polizisten, die können das mal nachgucken. Vor allem tauchen diese Nummern in ihren Einstellungspapieren oder in ihren Dienstausweisen in irgendeiner Form auf. Ja, zum Beispiel diese Endnummer 070, 073, 074, 076 oder die gesamte Nummer oder die Nummern rückwärts oder irgend sowas. Das wäre ja interessant herauszufinden. Und weil wir schon bei diesem internationalen Register von Dun & Bradstreet sind, da ist auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier oder Eier oder, ja, also auf jeden Fall der, nicht? Am Seeweg 1 in Berlin, das ist Bellevue, der ist da gemeldet als Firma, eine Ein-Personen-Firma, nicht? Eine Ich-AG sozusagen. Wenn man jetzt mal den Vergleich macht und mal in Frankreich sagt, Le Président, und guckt, ob der jetzt da auch irgendwo mit irgendeiner Adresse in Versailles oder Élysée oder überhaupt in Paris auftaucht. Weit gefehlt. Gibt es nicht. Wenn man in den Vereinigten Staaten, dort, da kann man jetzt nicht Monsieur le Président, aber dort kann man sagen, POTUS, das heißt President of the United States, oder einfach nur President eingibt. Und dann gibt es viele Präsidenten, weil in vielen Firmen solche Titel vergeben werden, aber da ist niemand in Washington gemeldet. Keine Firma. Das heißt, zumindest in Frankreich habe ich keine Ich-AG gefunden für Macron und ich habe auch in Washington keine Ich-AG für den Biden gefunden. Das heißt, dass dieses Phänomen mit den Firmen und Ich-AGs ein rein deutsches Phänomen ist. Jetzt wird es aber noch interessanter. Wenn dem so wäre, und ich sage, wäre ganz bewusst, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Das müssen Juristen klären. Dann sind Firmen privatrechtliche Institute und Ämter öffentlichrechtliche. Und Firmen können nicht öffentlichrechtliche Aufgaben erfüllen. Aber da biete ich jeden, sich juristisch beraten zu lassen. Und bevor ihr das tut, geht einfach mal in dieses Internet, geht mal auf diese Website von Dun & Bradstreet und schaut nach euren Ämtern. Dann sind da einige Überraschungen wahrscheinlich vorprogrammiert. Man hat das Arbeitsamt ja plötzlich Agentur genannt. Warum? Ja, das wurde zur Firma. Da gibt es inzwischen sogar Steuerberater, wie zum Beispiel ein gewisser Herr Sandro Grellmann, der seine Steuerklienten berät, wie man ganz legal Steuern vermeidet. Weil er sagt, in Deutschland gibt es keine Steuerpflicht. Und so gibt es vielleicht noch eine ganze Reihe anderer auch, die begriffen haben, dass man eigentlich keine Steuern bezahlen muss. Das müsst ihr prüfen, das müsst ihr erfragen. Da geht mal hin und studiert ein bisschen. Das wird sich vielleicht für den einen oder anderen sogar sehr lohnen. Wenn das stimmt. Ihr müsst es nachprüfen. Und vielleicht wissen einige von euch noch mehr und die können sich ja dann bei den einschlägigen Kanälen melden und ihr Wissen preisgeben. Das ist meine Bitte. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen aus dieser Welt, die berichtenswert sind, die aber eigentlich nur kleine Schnipsel sind. Das Ganze ist im Moment wie eine Wolke Konfetti, die irgendwo in der Luft aus dem Böller rausgekommen ist und jetzt da rumkrisselt und es ist noch nicht so wirklich was Zusammenhängendes. Deutschland hat jetzt ja gerade seinen Let's Go Brandon Moment mit dem Maushändler Klaus und Döp Döde Döp erlebt und ich registriere da, zumindest in meiner Wahrnehmung, so eine Art Konsolidierung der Meinung. Es kommt jetzt wirklich immer mehr Unzufriedenheit hoch und wir müssen aufpassen, dass die nicht in gewalttätige Kanäle kommen. Deswegen auch eingangs, führt Beschwerde bei sos@russische-botschaft.de oder bei den Bauern, ja, was da auch immer für Ideen produziert werden, aber möglichst gewaltfrei. Gewalt lasst die besorgen, die das gut können. Also zum Beispiel ist registriert, dass die Yakuza, das sind also wirklich hartgesottene Gangs von, ich möchte sie gar nicht mal Kriminelle nennen, viele sagen, das sind die Mafia des Ostens oder die 9-Drangheta des Ostens, sei so, die wollen jetzt gegen Satans Globalisten vorgehen und da so eine Art Roundup machen. Ja, Roundup ist ja nicht nur dieses Unkrautvertilgungsmittel, was da in den Gärten angewendet wird, sondern to round up ist ein amerikanischer Ausdruck und heißt zusammentreiben zum Keulen. Und da haben sich jetzt hohe Führer der Yakuza-Gruppen mit den White Hats getroffen und vereinbart, im fernen Osten aufzuräumen. Das heißt, die haben sich jetzt den White Hat angeschlossen. Was in der Kategorie Gewaltanwendung vielleicht auch noch zu melden ist, ist dieser Yevgeny Prigozhin. Der ist in der Zentralafrikanischen Republik und im Tschad aufgetaucht. Zumindest habe ich das so berichtet bekommen. Und er nimmt dort den Franzosen weiterhin ihre kolonialen vermeintlichen Güter weg, die denen ja gar nicht gehören. Und das ist insbesondere Edelmetalle und Uran. Ja, die Franzosen sind ja das europäische Land mit den meisten Kernkraftwerken und das haben die deswegen gemacht, weil sie über ihre Sklavenkolonien in Afrika sehr günstig an dieses spaltbare Material herankommen. Und jetzt wird es ihnen systematisch weggenommen, ist auch der Grund, warum dieser Caniche Royale so erpicht darauf ist, Russland zu Fall zu bringen und jetzt da unbedingt Soldaten und Marschflugkörper hinschickt und die Infrastruktur der atomaren Frühwarnung in Russland zerstören will. Damit hat man natürlich die Russen getriggert und damit hat man natürlich dann Möglichkeiten geschaffen, da zu einem atomaren Konflikt zu kommen. Das wollen sie ja, weil sie ihre Verbrechen mit Covid und den Impfungen und alles andere dahinter verstecken wollen. Auch diese Deindustrialisierung und diese Mordabsichten gegen im Grunde genommen die gesamte weiße Rasse. Ja, das ist ja das, was diese G7-Zwerge da hinter den G7-Bergen machen. Das ist das, was auch hinter dem Bilderberg steckt. Ja, das ist ja einer von diesen G7-Bergen, der Bilderberg. Da ist im Grunde genommen nur die mittlere Verwaltungsebene in diesem ganzen Globalisten-Pyramidchen. Die trifft sich da und kriegt Anweisungen. Ja, das ist nichts anderes. Also da werden keine Entscheidungen getroffen. Da kommen ein paar dicke Knollnasen, Pappnasen, und die sagen dann den anderen, den kleineren Pappnasen, was sie alles zu tun haben fürs nächste Jahr. Aber es ist auch einer von diesen G7-Bergen und da kommen viele von diesen G7-Zwergen auch zusammen. Naja, und die Russen, die haben jetzt gesehen, dass die G7-Zwerge da auf ihre atomare Infrastruktur, insbesondere die Frühwarnsysteme, schießen und damit versuchen, blinde Flecken zu erzeugen, wo man dann vielleicht mit Mittelstrecken Nuklearwaffen auch angreifen könnte. Und man darf nicht vergessen, ja, die USA hat ja eine riesige U-Boot-Flotte von dieser Poseidon-Klasse. Und die haben auch Marschflugkörper nuklear bestückt an Bord. Also das ist nicht ungefährlich, das Ganze. Es ist halt zu hoffen, dass tatsächlich Trump in Giant Mountain tatsächlich diese... Ja, eigentlich ist der Beweis ja da. Ihr müsst euch mal überlegen, dieser Lloyd Austin, als er ins Krankenhaus kam, hat das Biden noch nicht mal gewusst. Und das bedeutet, dass diese Pappnasen da überhaupt keine Möglichkeit haben, Atomwaffen zu zünden. Weil sonst hätte der Biden das gewusst. Weil er ist sein Verteidigungsminister und das ist ja eigentlich die oberste Pappnase mit den Atomwaffen. Das wäre so wichtig gewesen, dass der das hätte wissen müssen. Und dass dann zumindest ein Stellvertreter hätte einschreiten oder eingreifen müssen. Aber die Stellvertreterin war ja auch nicht da und hat gar nichts gewusst davon, dass ihr Boss im Krankenhaus liegt. Angeblich oder auch nicht. oder ausgetauscht wurde. Oder, ja, also ihr wisst schon, was ich meine. Also auf jeden Fall sagen die Russen, wir machen jetzt mal so ein bisschen auch diese Beheizung des Konflikts in Neukaledonien, weil da ist natürlich auch ein großes Interesse der Franzosen, ja, vor allem der Nickelabbau, das ist für elektrische Vehikel notwendig, das Zeug zu haben. Und Putin hat ganz unverblümt gesagt, dass er anderen Ländern russische Waffen gibt, weil ja die Amerikaner den Ukrainern und die Engländer und die Franzosen den Ukrainern ja auch europäische und amerikanische Marschflugkörper geben, ja die sogar bestücken mit Software und mit Zielkoordinaten, die sie ja, die die Ukrainer niemals selbst ermitteln können. Die haben ja keine Satelliten der Aufklärung, mit denen solche Koordinaten genau beschaffbar sind. Das heißt, die Ukrainer können nur von ihrem Territorium noch zulassen, dass diese Marschflugkörper gestartet werden. Die haben sonst keinerlei Hand an dem Ding. Die drücken höchstens noch den Startknopf, ja, diesen symbolischen Knopf. Die Dinger werden im Westen hergestellt. Die Daten, die man braucht zum Bestücken mit Navi-Daten sozusagen, ja, wo das Ding hinfliegt, die kommen alle aus dem Westen. Selbst die Prozesse, diese Daten dann auf diese Marschflugkörper hochzuladen, alles geht nur über den Hersteller im Westen. Und dann wird das Ding in die Ukraine gefahren und dort drückt irgendeiner auf den Knopf. Und dann fängt das Ding an zu fliegen. Und dann fliegt es ins Ziel. Das heißt, eigentlich ist es ein Angriff vom Westen, der wird nur noch pro forma von ukrainischem Territorium aus gestartet. Und Putin hat gesagt, das können wir ja auch umgekehrt machen. Und Konflikte haben ja die Amerikaner weltweit genug, auch die Briten, auch die Franzosen. Und man kann da einfach hingehen und kann den jeweiligen Konfliktpartnern dieser Mächte so ein paar Überschallraketen geben und dann brennen so ein paar Flugzeugträger. Und einer davon soll angeblich die USS Eisenhower völlig unkontrolliert schon brennend da irgendwo im Ozean rumdümpeln. Das wird nicht berichtet, ist klar. Das ist natürlich ein riesen Gesichtsverlust, wenn das stimmen würde. Ich gehe mal davon aus, dass es stimmt. Aber wissen tue ich es nicht, denn wie gesagt, das wird geheim gehalten. Aber es gibt Leute, die sagen, klar, da ist schon einiges am Laufen. Die Russen haben neulich sogar westliche Raketenabwehrsysteme vom Typ Patriot quasi gefangen genommen, also erbeutet. Und was haben sie gemacht? Sie haben das schnurstracks in die Copy-and-Paste-Weltmacht Nummer 1, nämlich nach China geschickt, damit die das zurückentwickeln, also quasi so weit auseinandernehmen, um zu gucken, wie es funktioniert, und dann nachzubauen. Das heißt, man wird jetzt in Zukunft Patriot-Systeme für ein Zehntel des Preises in China kaufen können. Und die haben die gleiche Qualität wie die im Westen. Damit ist das Ende Gelände. Und vor allem die Chinesen wissen natürlich in einem jetzt ausstehenden Konflikt mit Taiwan und amerikanischen Kräften dort, wie diese Dinger ticken. Und sie können sogar welche zurückschicken. Wird spannend. So, jetzt ein kleines Intermezzo mit Sprachunterricht. Also Ursus ist der römische, also der lateinische Bär. Ursula ist die lateinische Bärin. Also das Bärchen von der Leine, das hat jetzt mit einer Firma namens Krasny Oktobra. Das ist ein Stahlunternehmen und ja, Krasny Oktobra ist im Grunde genommen nichts anderes als Roter Oktober. Sanktionsumgehungen gemacht, beziehungsweise denen das ermöglicht. Die hängt also jetzt auch an seidenem Fädchen. Und das ist natürlich jetzt ganz besonders ungeschickt, weil das ja im Zusammenhang mit dem bösen, bösen Feind da passiert ist. Und dem wurde da geholfen, von dem Bärchen, ja, in Brüssel. Also eigentlich dem Oberbärchen da in Brüssel. Und mal gucken, wie das so weitergeht und ob da nicht jetzt ein anderes Gummibärchen kommt. Nee, Gummibärchen? Nee, Bärchen, Bärböckchen. Ja, also ihr wisst, was ich meine. Naja, und im Zusammenhang mit Neukaledonien hat auch Standard & Poor's, das ist so eine Ratingagentur für die finanzielle Glaubwürdigkeit und Vertrauenswürdigkeit von Institutionen wie Banken oder Versicherungsgesellschaften und Investmentgesellschaften, aber auch ganzer Staaten, vor allem wenn die Staatsanleihen rausgeben. Die haben jetzt Frankreich runtergestuft von AA auf AA-. Ja, also AAA ist das Beste, also dreifach A. Und dann wird so graduell darunter gegangen, ja, und da ist erstmal AAA minus, dann kommt AA und dann kommt AA minus. Und das ist jetzt schon das, nicht mehr ganz oben, sondern schon 3 Stockwerke tiefer. Und ich nehme an, das ist nicht das Ende dieser Strecke. Das französische System wird dann noch weiter abstürzen. Naja, und dann kommt noch folgender kleiner Hinweis. Es gibt Leute, die regen sich fürchterlich auf über diese Idee von Trump, Briefwahl zu machen. Und viele Leute sagen, seid ihr denn verrückt? Das ist ja im Grunde genommen eine Aufforderung zur Wahlfälschung. So, und Trump hat ja gesagt, also alle US-Staaten, in denen das Ballot Harvesting statthaft ist, da können wir das ja auch machen. Also er weiß natürlich ganz genau, dass diese Briefwahl und das Ballot Harvesting, also dass ein Mensch nicht nur seinen eigenen Stimmzettel da in so eine Briefwahl-Einwurfbox steckt, sondern auch für andere da das macht. Wenn Staaten das erlauben, ja, dann kann man das ja auch für die republikanische Partei nutzen. Aber jetzt müsst ihr euch mal angucken, wie das Stimmenverhältnis aussieht. Also 2020 war das noch so, naja, nicht halbe halbe, aber es war 70-30 oder 80-20. Und jetzt ist das aber ganz unterirdisch, so mit 90-10 oder noch schlimmer für die Demokraten. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, jetzt wenn da ein Staat sagt, ja gut, in diese Briefwahl-Einwurfboxen kann man nicht nur einen Stimmzettel reinschmeißen, sondern auch die von seinem Nachbarn und von seiner Tante und Oma und was nicht, dann könnten natürlich ganz legal die Trump-Wähler da 10, 20, 50, 100, 200 Stimmzettel reinstecken. Und wenn die jetzt ohnehin schon die Mehrheit ausmachen, dann können natürlich die anderen, die demokratischen Kräfte, nicht genügend dagegen fälschen. Weil dann müssten ja dort jeder demokratische Wähler dann 2.000 bis 3.000 gefälschte Stimmzettel reinstecken. Und dann würde wahrscheinlich im Endeffekt beim Ende der Wahl und der Auszählung der Stimmzettel rauskommen, dass also so irgendwo zwischen 300 bis 1.500% der Amerikaner gewählt haben. Und das ist natürlich sowas von unterirdisch falsch. Und darauf zielt Trump ab. Er will sie an ihrer eigenen Fälschungsmaschine attackieren. Und er sagt, ja, das können wir doch auch machen. Und damit führt er ihre eigene Fälschungsmaschinerie ad absurdum. Und er macht ihnen klar, wenn ihr das erlaubt mit dem Fälschen, dann können wir das auch. Und wir sind die Mehrheit, und zwar so absolut die Mehrheit, dass ihr gar nicht mehr ins Gewicht fallt. Und diese Menge an gefälschten Stimmzetteln kriegt ihr gar nicht hin, wie wir sie können. Und wir können das ziemlich einfach. Wenn 95% der Amerikaner jeder 100 Stimmzettel reinhaut, ja, was müssen die 5% von der anderen Seite dann reinhauen, damit sie noch die Wahl gewinnen? Zumindest so auszählungsmäßig, ja. Und das heißt, dass er im Grunde genommen, damit meine ich den großen Donald, dass Trump damit die ganze Wahlfälschungsmaschinerie seiner Gegenseite ad absurdum führt. Das können sie jetzt nicht mehr benutzen. Im Grunde genommen können sie es nicht mehr benutzen, weil er den Leuten gestattet hat, auch zu fälschen. So. Und das heißt, sie können eigentlich jetzt nur noch die Wahl aussetzen. Ja, das ist klar. Es kann jetzt nur noch dazu führen, dass die Wahl ausgesetzt wird und dass dann, weil ja dann angeblich die Republikaner, die sich ja jetzt einen Wahlsieg versprochen haben, nicht wählen können, dann kann man Leute von den illegalen Einwanderern, von der Antifa, von Black Lives Matter auf die Straße schicken. Den setzt man dann einfach MAGA-Hütchen auf, also dieses Make America Great Again. Mir lässt es also so aussehen, als ob sie Patrioten wären. Und die stecken dann Tankstellen und Geschäfte und was nicht an und dann brennt es wieder. Hatten wir damals im letzten Wahljahr auch. Das heißt, die wollen Bambule machen und das den konservativen Wählern in die Schuhe schieben. Und dann wollen sie da mit dem Militär reingehen und diese Leute alle gefangen nehmen und in irgendwelche FEMA-Lager, also in Konzentrationslager sperren. Und so stellen die sich das vor. Das heißt, sie werden zunächst mal einfach die Wahl ausfallen lassen. Sie werden behaupten, die Wahlinfrastruktur sei gehackt und attackiert worden von ausländischen bösen Mächten. Klar, Putin war es, immer. Und das ist natürlich nach all dem, was 2020 passiert ist, mit diesem russischen Dossier, das die Clintons da anhaben, fertigen lassen, von irgendeinem MI6-Lümmel namens Chris, ja, ich weiß nicht, Steele heißt der, glaube ich, Christopher, ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung, aber Steele mit Nachnamen. Und jetzt kommen sie wieder mit sowas. Und das kann man sich jetzt schon an den Fingern abzählen. Sie werden dann die Wahlinfrastruktur als attackiert hinstellen. Sie werden dann das Internet abschalten, damit die Leute sich nicht beschweren können und damit die auch keine Mitteilungen und keine privaten Botschaften mehr schicken können. Und dann schicken sie ihre eigenen Leute auf die Straße, mit Maga-Hütchen verkleidet, und sagen, das sind die bösen Konservativen, die jetzt hier Bambule machen. Und dann werden sie selbst das Militär holen. Da werden also alle Tischlein gedreht. Und dann alles das, was sie Trump vorgehalten haben, dass der machen würde und das nicht gemacht hat 2020, das werden sie jetzt selber machen. Sie werden dann nicht mehr aus dem Weißen Haus gehen und, und. Und das Militär hat ja einen Commander-in-Chief, der sitzt in Cheyenne Mountain. Der ist derjenige, der die Befehle gibt. Übrigens auch den Besatzungssoldaten hier im deutschen Land. Und da ist dann die interessante Zeit. Das ist dann, wenn die Botschaft kommen müsste, the storm is upon us. Ja, der Gewittersturm ist über uns. So, denjenigen, die da ein bisschen auch in der Geschichte zurückgehend das näher studieren wollen. Also wir haben das jetzt das dritte Mal in den vergangenen 2000 Jahren. Also in der Zeit nach Jesus Christus ist das jetzt das dritte Mal, dass ein großes, ja, Weltumspannen kann man zurückliegend nicht ganz so sagen, aber zumindest die bekannte Weltumspannend. Im 4. und 5. Jahrhundert ist Rom zusammengebrochen. Das war auch ein Koloss, riesig, das hat lange gedauert und ist zu Fall gekommen. Und da kann man schon einiges studieren, wie so ein Zusammenbruch funktioniert und wie die Risse entstehen und wo die Sollbruchstellen da sind. Dann haben wir dasselbe im 16. und 17. Jahrhundert. Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reiches hat sich der Feudalismus etabliert und der brach dann im 16. und 17. Jahrhundert zusammen. Und die führende Weltmacht, wenn man so will, war damals Spanien. Und da war genauso dieses postzerebrale Zeitalter zu sehen. Ja. Die haben auch nur noch Gaga gehandelt. Und nachdem das den Feudalismus weggeschleudert hatte, kam dann dieser zionistische Kapitalismus auf. Das hatte schon mit den Fuggers da angefangen und da ist ja das Haus Rothschild dann erwachsen. Und diese Kabale hat sich ja dann weltweit versamt und weltweit verbreitet und weltweit unterwandert alles. Und das ist jetzt ein wirkliches Weltreich. Das war weltumspannend bis in die letzte kleine Insel im Pazifik. Und das bricht jetzt zusammen. Das ist also der dritte kolossale, gigantomanische Zusammenbruch eines solchen globalistischen Systems. Das hatte der Nimrod direkt nach der Sintflut angefangen. Da waren ja alle Menschen auf relativ wenigem Raum zusammen. Da waren ja ursprünglich mal nur 8 in der Arche Noah und die haben sich dann vermehrt. Und 2-3 Generationen später waren das dann schon wieder ein paar zigtausend. Und die hat der Nimrod versucht, da in Babylon zusammenzuhalten, sich da ein monumentales Zikkurat zu bauen, diesen Turm von Babel. Und von dort aus dann die Menschheit, die ja noch nicht allzu unübersichtlich war, dann zu regieren. Und das wurde durch die Sprachverwirrung gestoppt und die Menschen über die Welt wieder verstreut. Und damit kam es dann zu diesem sprunghaften Auftauchen all dieser vielen individuellen Kulturen an allen Stellen dieser Welt. Und im Nachlauf dann zu der Bildung von größeren Reichen, und dann ist das diese Sukzession der Weltreiche, mit Babylon, das abgelöst wurde durch das Medo-Persische Weltreich und dann durch das Griechische unter Alexander dem Großen und dessen Nachfolgern, den sogenannten Diadochenreichen. Und da ist das größte das Seleukidische Reich, das sich also bis in den fernen Osten erstreckt hat vom Mittelmeer aus. Und das Ptolemäische, das sich in Afrika erstreckt hat über weite Bereiche. Das sind die größeren Teile davon. Und aus denen ist dann das entstanden, was wir Rom nennen und was dann im 4. und 5. Jahrhundert zusammenbrach. So, jetzt habe ich euch wieder furchtbar lange den Kopf voll gelabert. Ich glaube, ich lasse es mal heute wieder dabei bewenden und höre damit auf. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und macht's gut. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dann. Ciao.